Kundgabe 4034. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.5.1947. Ankündigungen durch Seher und Propheten. Was ich durch Seher und Propheten euch Menschen verkünde, soll ernst genommen werden. So ist es mein Wille. Und wollet ihr meinen Willen erfüllen, so nehmet nicht lau und gleichgültig entgegen, was euch meine Liebe bietet. Gleichgültig aber seid ihr, so ihr mein Wort wohl anhöret, jedoch euer Leben nicht meinen Voraussagen entsprechend einrichtet, so ihr nicht ernstlich eine Wandlung eures Wesens anstrebt und mein Liebegebot erfüllet. Durch meine Ankündigungen will ich euch warnen vor einem Leerlauf des Lebens. Ich will euch ermahnen, die Zeit noch auszunutzen, die euch bis zum nahen Ende noch bleibt. Ich will euch zu geistigem Streben anregen und alle eure Gedanken geistig lenken, auf dass ihr ausreifet in der Zeit, die ihr noch auf Erden weilet. So ihr aber mein Wort, meine Prophezeiungen, nicht ernst nehmet, lasset ihr alle diese Hinweise an euren Ohren verhallen, und mein Mahnen und Warnen war vergeblich. Und so nun die Stunde kommt, da ihr abberufen werdet, werdet ihr nur ein geringes Zeugnis beanspruchen können. Denn ihr habt versagt auf Erden und meine liebende Vaterhand nicht ergriffen, als sie euch geboten wurde. So ihr einen geistigen Betreuer habt, müsset ihr euch ihm bedingungslos anvertrauen, denn er führet euch sicher recht. Nun aber in der Endzeit will ich selbst euer Führer und Betreuer sein. Und so ihr mir nur ein wenig Vertrauen entgegenbringet, brauchet ihr wahrlich nicht mehr selbst für euch zu sorgen, weder körperlich noch geistig. Denn diese Sorge übernehme ich selbst. Nur müsset ihr achten, dass ihr ständig Kraft von mir entgegennehmet, die euch den Weg zur Höhe gewährleistet. Und diese Kraft kann euch nur zugehen in Form meines Wortes. So ich euch nun durch dieses Wort Kenntnis gebe von dem Bevorstehenden, so ist es eine sehr große Gnade für euch, denn ihr habt nun die Möglichkeit, durch rechten Lebenswandel euch meine Zuneigung zu erringen, in solchem Maße, dass ich nimmermehr von euch gehe, dass ich euch erfasse und hinaufziehe zur Höhe. Nun aber mache ich es ganz besonders dringlich, weil euch nicht mehr lange Zeit bleibt zum Wandeln eurer Seelen. Und darum trete ich mit jeder Offenbarung, mit jeder Kundgabe euch nahe und rufe euch, und so ihr die Stimme des Vaters erkennet, werdet ihr dieser auch Folge leisten. Ihr werdet gleich verirrten Schäflein der Stimme des guten Hirten achten. Ihr werdet seinem Ruf nachkommen, und dies wird euer größter Vorteil sein. Wer aber meiner Stimme nicht achtet, der wird auch schwerlich Verbindung finden mit mir. Und so nun die Stunde des Endes gekommen ist, wird er schwach sein und seinen Blick nicht himmelwärts richten, weil er noch zu sehr erdgebunden ist. Und dies will ich abwenden von euch. Ich will euch helfen und sende euch daher immer wieder aus der Höhe mein Wort und zugleich auch die Begründung meines Wortes, auf dass ihr es immer ernster nehmet, auf dass ihr es höret und leset, wo immer euch Gelegenheit gegeben ist. Glaubet meinem Wort, glaubet es, dass nicht mehr viel Zeit bleibt bis zum Ende, auf dass ihr voll ernstlich eure Seelenarbeit in Angriff nehmet, auf dass euch noch viel Gnade erwachse, denn die Zeit ist tief ernst und es ist dringend nötig, dass ihr es euch vorzustellen suchet, dass das Ende euch überraschet und ihr keine Zeit mehr habt für eure eigentliche Erdenaufgabe. Höret mich an und glaubet meinem Wort, und es wird euch immer und ewig mit Kraft erfüllen. Ich werde selbst mich eurer annehmen können, so wie ihr mich suchet in Gedanken. Und alles Schwere werdet ihr meistern können, weil dies mein Wille ist, dass denen viel Kraft zugeht, die ihren Glauben an meine Macht und Liebe bewahren, und ich helfe ihnen zum geistigen Aufstieg. Amen.